Ja, servus und guten Tag zu Pink Sauce, dem Messer-Podcast. Hallo. Hi. Freut mich, servus, euch zu begrüßen dürfen. Die unbekannte Stimme am Tisch, die ihr gerade hört, ist der Conny. Servus, Conny. Grüßt euch. Hey. Hey, servus. Also ein Mensa-Kollege aus Alten. Aus den 80ern. Aus den 80ern. Fast. Früher immer am Start gewesen und jetzt leider berufsbedingt. Kann man berufsbedingt. Ja, sagen, berufsbedingt. Wenn man es nicht ausdrücken will. Berufsbedingt. Nicht mehr in Freiburg, aber trotzdem noch großer Mensa-Fan wahrscheinlich. Ja, die letzten zwei Tage auch in der Mensa gewesen, gell? Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Sehr gut. Genau, heute als Thema haben wir das Thema Arbeiten in der Mensa und da haben wir mit Conny einen Experten dabei. Denn Conny hat mal in der Mensa gearbeitet. Ja, richtig. Was hast du denn da gearbeitet? Ich war in der Gulaschkanone. Gut, okay. Unter anderem wahrscheinlich. Eigentlich primär an der Gulaschkanone. Ja, oder halt auch mal irgendwie an der Stroganoff-Kanone. Weiß auch nicht. Sprich an der Ausgabe von Essen 1 und 2. Oder auch der Tagesessen-Ausgabe. Am Band. Am Band. Okay, ich glaube, da werden wir auf jeden Fall einige spannende Geschichten wahrscheinlich hören dann später. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die letzte Woche. Was habt ihr gegessen? Was könnt ihr fragen, Freunde? Ja, Fee, willst du mal anfangen? Ja, ich würde anfangen. Absoluter Klassiker, der jetzt jede Woche scheinbar kommt, die Gemüse-Soja-Bolognese. Letzte Woche waren wir ein bisschen unschlüssig, ob was der unter geriebenem Gouda zu verstehen ist. Wir haben gedacht, das ist so ein geriebene Stücke, kein leckerer Käse und es war aber wieder. Es war wieder der Parmesan. Wieder der Parmesan. Also entweder es steht gerieben, irgendwie falsch auf der Karte drauf oder ich weiß es nicht. Und es war wieder Top-Essen. Top-Essen, ja. Was man von den Kartoffelresten am Dienstag nicht behaupten kann, die waren nämlich richtig schlecht. Ja. Voll gefreut. Da habe ich mich auch voll gefreut. Ich habe extra ein Ausrufezeichen, einen letzten Mensa-Plan gezeichnet. Und heute ist es ein Frowny. Ja, das war eine Enttäuschung, ja. Aber jetzt mal ganz kurz. Ja. Gibt es gar kein Tagesessen mehr unterschiedlich? Jetzt gibt es ja nur noch Dinge Fritten. ja, es gibt Tagesessen gibt es schon noch, aber jetzt ist ja gerade vorlesungsfreie Zeit. Ah, da gibt es immer nur noch Dinge Fritten. Das ist der Schnitzel und die Currywurst früher im Wechsel waren. Ah, ja, ja. Sind jetzt die Currywurst und die Fritten im Wechsel, genau. Ah, ja, okay. Aber wenn Vorlesung ist, gibt es schon auch noch ein viertes Essen. Ja, das Tagesgericht wurde noch nicht abgeschafft. Das wäre tragisch. Gott sei Dank auch. Sonst gäbe es keine Bowl. Das wäre tragisch, genau. Ist auch nicht so geil, die dicken Fritten. Also, sie lesen sich zwar ganz gut, aber. Und das Schnitzel gibt es jetzt gar nicht mehr? Doch, oder? Das ist quasi, es gibt so einen Dreierwechsel quasi, weißt du? Ah ja, okay. Es gibt drei Essen. Ja. Das ist ja auch ganz nice. Ja. Ja. Zu den Kartoffelrösti. Ja, sag an, ja. Ich habe mich gefragt, wo war das Gemüse? Steht da Gemüse drauf? Nee, aber das ist so ein Essen, es war sehr fettig. Das stimmt, ja. Bisschen Quark nur und ganz kleines Häufchen. Selbst der Quark war ja trocken. Also du hast nie das Gefühl, dass es irgendwie genug Wasser im Mund. Es war alles trocken. Ja. Die Röste waren auch einfach zu hart frittiert. Nee, oder? Nicht? Die waren einfach ölig. Ja, das meine ich. Hart frittiert, da denke ich an zu knusprig. Ach so, geworden. Nee, die waren einfach so. Nee, das hätte ich dann ölig, schon erkannt, dass es knusprig gewesen wäre. Aber das war es nicht. War es gar nicht, nee. Also da habe ich mich richtig drauf gefreut und war dann. Und dann alles war ein Downer. An dem Allgäuer-Käseschnitzel hat sich niemand versucht. Die waren richtig happy. Die waren richtig happy damit. Ja. Wäre das auch ein Essen, was du. Ja, das wäre nach meinem Gusto gewesen. Ja, ja, okay. Dann bist mal besser nächstes Mal. Nächstes Mal gibt es das Allgäuer-Käseschnitzel. Ja, aber die Rahmsoße sah jetzt nicht so spektakulär aus. Also könnte man auch am Nachschlag kriegen. Man weiß es nicht. Ja. Okay. Ja, gut, aber komm, lass uns mal Mittwoch. Ich war Mittwoch gar nicht in der Mensa. War überhaupt jemand in der Mensa? Es war sehr lax letzte Woche, also es hat mich auch irgendwie nichts in die Mensa getrieben. Ja, gut, Sebastian hat gleich zweimal die Lauchnudeln gegessen, hat er mir erzählt. Hat sie gleich zweimal direkt gegessen? Direkt zweimal schnell. Hintereinander, oder was? Hintereinander. Boah. Ja. Mensa aber er ist auch ein großer Fan, das alte Nordlicht. Ja. Grüße an dich, Sebastian. Ja. Wow. Übrigens, nächste Woche zu Gast. Kann man ein bisschen von den Lauch, Rach, Nacht, Lachs, Sugeln, wie auch immer. Genau, erzählen. Berichten, ja. Okay, dann habt ihr überhaupt noch irgendwas gegessen diese Woche? Ja. Donnerstag. Donnerstag, natürlich. Ein Linseneintopf. Gab es am Tagesgericht. War super. Hat das Ganze vielleicht auch ein bisschen aufgewertet, weil es kam schön einzeln diese Schale auf dem Tablett, auf dem Band mir entgegen. Und davor wurde ich aber noch kurz gefragt, ob ich vegetarisch will oder nicht. Habe ich genommen. Du wurdest sogar gefragt. Ja, die stand schon da und ich musste dann nur auf sie zugehen und sagen. Du musst in die Knie reingehen. Nee. Das ist ein Service. Das war ein Service. Ja, ja, aber es war auch nichts los. Also da war echt? Okay. Nee, bei mir stand, glaube ich, sowas wie der Mensa-Chef. Also er hat auf jeden Fall die Autorität eines Chefs in der Küche versprüht. Und als ich meinen Teller genommen habe, hat er gesagt, guten Appetit. Und da ich dachte, wow. Wie im Traumschiff am Captain's Dinner, am Captain's Tisch sitzen zu dürfen. Und so eine Ehre von so einer Autorität irgendwie dann noch irgendwie persönlich sozusagen hier verabschiedet, begrüßt, wie auch immer zu werden. War wunderschön. Gerne häufiger. Gerne häufiger zum Captain's Tisch eingeladen. Ja, dass der Koch auch mal durch die Reihen läuft und sagt, so schmeckt's Ihnen. Mundet. Genau. Oder auch mal so ein Gruß aus der Küche. Ja, ein Amis Girl. Ja. Und dann können wir alle sagen. Ja, Donnerstag war ja sogar ich dann auch in der Mensa. Was hast du denn gemacht? Da habe ich halt die gerösteten Maultaschen. Oh ja, und die waren nicht schlecht, oder? Ja, also ich weiß nicht, also ich kann Maultaschen besser. Ja, du bist halt schon besser. Wenn ich mir halt die Burger-Maultaschen einkaufe, mache ich die besser. Ja. Aber die sind vorhin schon okay, um Gottes Willen. Das denke ich halt auch immer, so Burger-Maultaschen, die sind halt so lecker und auch so billig, deswegen esse ich nie Maultaschen in der Mensa. Man macht sie sich daheim einfach genauso billig besser. Aber gut, ich habe mich ja gefreut, dass die geröstet sind oder angebraten sind. Das ist ja häufig irgendwie in der Brühe daherkommen und ich finde das immer ein bisschen. Ich habe schon viele Leute gesehen, die es genommen haben. Ja. Ich glaube, es kam gut an. Ja, ich glaube auch, warum auch nicht? Okay. Asia-Pfanne heute war ganz lecker. Ja, war. Wir kommen gerade frisch aus der Mensa. Kein Highlight, aber. Oh, aber es gab noch was anderes zu berichten heute, oder? Gab es noch was anderes zu berichten? Ich glaube, ja. Irgendjemand hat irgendwie was Fischiges genommen. Ah, Conny, du hast doch den leckeren Seelachs gegessen. Oh, oh. Freitags immer Fisch, oder? Freitags immer Fisch. Also der ist auch Fisch. Ja, katholisch. Okay. Ja, das gehört sich so. Und? Dein Fazit? Ich bin ja großer Gegner. Nein. Nein. 1A. 1A. Ist das nicht so 1A. Trocken? Mit so ein bisschen Dip und dann die Kartoffeln da. Nein, der Dip ist ja schon auch wirklich habhaft, sehr habhaft. Das reicht auch wirklich, wenn man das immer so ein bisschen drauf macht und so. Also 1A, also kann man nichts sagen. Was halt immer ganz wichtig ist, dass man sich noch ein zusätzliches Salz immer holt, wisst ihr? Ja. Okay. Und diesen nur die Kartoffeln drauf. Die Kartoffeln, ja. Drauf macht. Und dann ist es eigentlich ein sehr gutes Essen. Okay. Gut. Lass mal einfach mal so stehen. Kann ich nicht zustimmen, aber. Gehen wir doch in die nächste Woche. Es geht irgendwie nicht besser weiter, finde ich. Also auf die nächste Woche ist eigentlich eher mau, wenn man so verrückt. Am Rosenmontag wird direkt der große Spartag aufgefahren. Kein Wochenangebot, kein Buffet, kein Abendessen. Essensausgabe nur bis 13:30 Uhr. Ja, oh, und dann auch noch eine Süßspeise als Hauptspeise bei Essen 1. Da bin ich ja gar kein Fan von. Hä? Kartoffelsuppe? Der Apfelstrudel und Vanillesoße. Ich glaube, der Apfelstrudel ist größer als die Kartoffelsuppe. Oder? Das ist die Kartoffelsuppe so in so einem kleinen Schälchen. Hm. Aber das ist eine komische Kombination. Ja. Und dann kannst du noch so ein kleines Schälchen. Du denkst eigentlich, du kriegst so eine große Schale Kartoffelsuppe und so ein kleines Stück ab. Aber gibt es überhaupt so tiefe Teller? Nee, aber die vom schnellen Teller. Für die Eintöpfe. Aber dann kannst du noch einen Salat dazu nehmen. Ja, das kann das auch nicht komisch, oder? Da einen Salat dazu zu nehmen noch. Zu was? Zu dem ganzen Essen noch einen Salat kann man jetzt gar nicht. Ja, aber Essen 2 Standard, Hähnchenbrust im Knuspermantel. Ja, das ist. Ja. Hatte ich jetzt noch nicht gegessen, bad. Aber... Das ist aber... Das ist einfach solide. Einfach, es hieß ja eigentlich mal Knusperschnitzel, gell? Jetzt heißt es so gourmetmäßig Hähnchenbrust im Knuspermantel und dann noch an Tomatensauce vielleicht. Ne? Ja, dann fehlt es auch. Auf Spiralnudeln. Ja, das können wir noch ein bisschen verfeinern, aber stimmt ja, schon. So aber wir sind auf dem Weg in die Gourmet-Mensa. Ja, das ist eindeutig. Das Amis Girl kommt bald. Mhm. Kann jemand was zum Gulaschsuppentopf sagen? Ist auch ein Essen, das sich häufig wiederholt. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Na, aber den würde ich die Finger lassen, also ich weiß nicht, was in so einem Gulasch-Podcast drin ist. Also, ja, kann natürlich jeder für sich entscheiden, aber ja. Okay. Dann lass uns doch weitergehen zu Dienstag. Nudelsalat mit Wienerle oder gebackener Hirtenkäse, das habe ich irgendwie noch nie so gesehen. Nudelsalat? Nudelsalat mit Wienerle ist das so oder einem gebackenen Hirtenkäse? Hab das glaube ich auch noch nie gegessen. Ist das so ein Nudelsalat mit so einer Remoulade? Das ist die Frage. Das hört sich so nach einer Mayo-Sache an. Oder? Und dann ist es auf jeden Fall raus, weil das, finde ich, geht gar nicht. Nudelsalat. Also ein norddeutscher Nudelsalat. Ja. Nudelsalat muss mit Essig, oder? Also. Ja, auf jeden Fall. Das andere ist so ein 70er-Jahre Nudelsalat. Mit Igel im Essen 1. Aus der alten Bundesrepublik. Genau. Die Bonner Jahre. Ja, aber vielleicht okay. Kann Essen 1 was zu bieten. Das hört sich doch gut an. Das Kürbisgemüse, Tahin. Aber wenn ich schon Rosinen-Couscous wieder lese. Ja, Rosinen! We love it. Immerhin stehen sie hier dabei. Immerhin stehen sie dabei, ja, das muss ich sagen. Also im Real Life finde ich ja süß und salzig, so eine Kombination relativ nice. Mhm. Aber in der Mensa ist es nochmal. Das ist nochmal ein zweischneidiges Schwert, ja. Würde ich auch sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Also ich würde es auf jeden Fall probieren. Ich auch. Auf jeden Fall. Das ich glaube, die gut. Süße hält sich auch in Grenzen mit den Rosinen. Ja, okay. Ja, nächste Woche. Okay, dann also, Mittwoch, würde ich sagen, absolutes Lowlight der Woche. An Essen 2. Hack steht Bernhard. Achso, ja, Essen 2. Ja. Oder? Hack steht Bernhard? Was? Mit Kichererbsen, Polenta? Also, die ist ja gut. Ausgewogen, aber ich bin Fan von der Kichererbsen, Polenta. Also ich bin weder Fan vom Hacksteak noch von der Kichererbsenplanta. Also da würde ich auch einen ganz großen Bogen machen müssen. Also Essen 2 meiden, würde ich auch sagen. Deswegen Essen 1, Linsen und Spätzle. Ja, das ja. Lieblingsessen. Lieblingsessen. Lieblingsessen. Aller Lieblingsessen. Ja. Ja. Ist es dein Top 1? Top 1. Top 1. Das ist forever, ja. Aber auch in der Mensa, nicht nur im Real Life. Jetzt von allen Mensa-Essen. Ach, von allen Mensa-Essen? Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Aber im Real Life ist es auf jeden Fall. Aber würdest du das dann nicht zu Hause auch besser machen, als es das in der Mensa gibt? Das hast du mal gesagt. Ja, oder? Das würde ich schon besser machen, aber es ist ja trotzdem nice, Linsen und Spätzle. Okay. Also. Gut, ja. Also ganz hey, am Mittwoch auf jeden Fall Essen 1. Ja. Jeder muss das Essen 1. Okay. Alles klar, die Mensa denkt dazu. Dann ist das geschwätzt, gell? Gut, können wir dazu... Ja, oder willst du noch was sagen? Ich wollte nur sagen, zum Tupper und das Gemüse-Chili eignet sich. Das ist gutes Tupper-Essen, top. Ja. Für aber abends guckt, dass die Tupperdose dicht ist. Wie, nimmt ihr euch immer was mit und tuppert es euch dann kann ein? Man mal machen. Ja, kann man mal machen, ja. Okay. Ich hab's auch wenn es zwei gute Essen gibt und du abends keinen Bock hast zu kochen... Okay, das hab ich ja noch nie gemacht, aber macht Sinn, ja. Ja, ist nicht schlecht. Revelation. Ich kann abends auch mal Mensa-Essen reinhauen. Ja, ja. Geht natürlich nicht mit allem, aber... Ja. Okay, lass uns zu Donnerstag kommen. Es, ja. Zu Donnerstag. Oh Gott. Ja, kann man überspringen, komm. Einfach direkt nicht in die Mensa gehen am Donnerstag. Penne an Arabiata ist doch okay. Yeah. Ist okay. Kann man sich zu Hause machen, aber. Ja, aber das ist ja wirklich. Ich glaub, auch schon. Ordnung. Ja, aber das nichts, da macht man nichts falsch. Man macht nichts falsch, aber auch nichts richtig. Also ist ja auch. Das ist einfach nur Nudeln mit einer Soße drüber. Ja, aber lieblos das ist ja, auf dem schnellen Teller. Ja, das ist wahrscheinlich alles richtig. Aber er hält das ist ein Nachschlag. Ja, oder man nimmt dann jetzt halt mal diese Currywürste. Die Currywurst? Ja. Ja, das kann man, Tofu-Wurst oder Currywurst. Ja. Geht klar. Mhm. Ja. Freitag? Oh, das ist... Also ich sage ja, die Mini-Frühlingsrollen kann man schon essen. Schon ja. Gesagt, kann man schon essen. Ist ja, jetzt halt mit Coronavirus was Asiatisches. Ja, okay. Der wird wieder tiefgekühlt geliefert. Ja. Ja, safe. Aber freitags, wie gesagt, ist halt Fischtag, oder? Freitags ist Fischtag. Aber hier hätten wir auch wieder die Zitronensoße. Ja, das die so Zitronensoße, ja. Aber gut, man kann ja auch sagen, ohne Soße. Kann man natürlich auch. Ja, das ist ja nochmal eigentrocken. Den oder? Fisch ohne Soße. Und rote Beete-Couscous, was ist das? Wow. Das hab ich auch noch nicht. Habe ich jetzt vorher auch noch nicht gesehen. Vielleicht ist das ein Fisch. Daring, richtig daring. Ja, wurscht, das, achso, bei Essen 2, beim Fisch, Kabeljau mediterran mit rote Pete Couscous. Mhm. Hört sich eigentlich ganz gut an, oder? Vielleicht ist ja, und dann Fisch macht man ohne Zitronensauce. Und zwar. Okay, und dann staubt es halt, aber... Ja, man kann ja die Nachschlagsauce nehmen. Ja, aber das wird auch die Zitronensauce sein. Das genau nee, das ist ja die vom Vortag. Ah, das ist die vom Vortag, ja. Das ist dann die... Oh, das ist ein Arabiata. Weiß man, das ist dann... Das ist ein Arabiata. Geil. Das wäre ziemlich geil dann. Ne? Und guess what? Am Samstag gibt's wieder Spaghetti, Gemüse, Soja-Bolognese. Leckere Nudeln für die ganze Familie! Ja, wir haben jetzt übrigens auch ein kleines neues Projekt gestartet hier im Mensa-Podcast. Und zwar hat Arthur, unser Programmierer, der sich um alles Technische kümmert, hat uns ein kleines Programm geschrieben, das die Mensa-Pläne auswertet. Und wir werden in ein paar Wochen oder vielleicht auch in ein paar Monaten euch sagen können, welches Essen es am häufigsten in der Mensa gibt und welches es am wenigsten in der Mensa gibt. Das heißt, wir werden eine Tabelle haben und wissenschaftlich belegt haben, okay, die Spaghetti Soja Bolognese, die gab es in den letzten 5 Monaten 20 Mal. Ich habe Gänsehaut. Ja. Also kleines Projekt, es wird ein bisschen dauern natürlich, bis die Daten zusammen sind, aber ja, dann Abfolge 50 vielleicht. Gibt's die Ausrede. Bleibt dran. Nur noch 45 Folgen. Wie viel sind 44? Zähl nicht mehr. Wir sind schon so lange im Business. Ja, gut, Leute, lass packen. Die Woche ist durch. Ja, ist nicht schön, aber da muss man durch. Ich finde die Woche gut. Du findest die Woche gut? Ich finde jeden Tag ein Essen. Das man essen kann. Ja, immer. Okay, dann lass uns doch jetzt mal zum Thema Arbeiten in der Mensa gehen. Erzähl doch vielleicht mal, wie bist du überhaupt zu dem Job gekommen? Also, Es hing aus. Das war so spektakulär. Ganz klassisch, man sieht es ja manchmal, da steht so ein Ausschenker gesucht. Wir suchen dich. Ja, genau. Und dann hast du dich da beworben, oder? Nö, da stand dran, was er sich irgendwo melden soll, irgendwie an der Kasse. Und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht's aus? Also ich habe jetzt keinen Lebenslauf oder so. Ja, das wäre die Frage gewesen, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, fängst du nächste Woche an. Ich dachte, dann, du brauchst so ein, zwei Jahre Gastro-Erfahrung. Nein. Was man braucht, ist so vom Gesundheitsamt so ein Wisch, dass man, so eine Hygieneschule oder so. Dass man duscht regelmäßig. Hände wäscht, genau, so eine Schulung. Ah, ja. Habe ich noch einiges gelernt so. Okay. Ja. Ach, mit Seife. Ach so. Auch direkt nach dem Klo ist auch immer ganz nice. Das ist ja cool, wenn man das spät noch lernt. Das heißt, es gab kein Vorstellungsgespräch oder so beim Chef oder... Nein. Aber ich meine, irgendjemand muss sich ja eingestellt haben. Irgendjemand muss ja sagen, das ist ein guter Bursche an der Chefkelle. Ja, gell? Der kann das. Vielleicht haben die also nicht auch eingelernt, ja. So tief gehst du in die Soße rein zum Beispiel. Ja, die haben mich am Anfang, gab es schon so eine Einlernung, also einen anderen Tag, aber das hast du ja gleich so. Man muss ja auch nur das Zeug auf den Teller machen und... Das ist kein Hexenwerk. Aber es kommt darauf an, wie viel, oder? Aber wir sind fasziniert, Conny. Machen wir immer gleich viel oder machen wir da manchmal, wo man denkt, ja, der hat ein bisschen mehr oder die? Wenn jemand mich gefragt hat, habe ich immer schon immer mehr drauf gemacht. Okay. Weil ich kenne das ja auch andersrum. Ich hätte ja auch häufig gerne mal mehr. Und dann kann man sich ja auch in die, sag ich mal, in die armen Studenten hineinversetzen. Ach so. Ist ja auch ganz gut, dann wird vielleicht auch weniger weggeschmissen, wenn es eine kleine Portion mal wird. Ja, vielleicht wird dann weniger geschmissen. Aber du machst ja eher größere Portionen, oder? Ja, klar. Aber es wird halt am Ende des Tages weniger weggeschmissen, also von der Küche. Jetzt verstehe ich. Weil halt mehr rausgeht. Jetzt verstehe ich, ja. Okay. Das heißt, es ist also nicht ein Fauxpas sozusagen von der Mensa-Seite gesehen, wenn man danach mehr fragt. Also ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist, aber bei mir war das nie... Gab es da eine offizielle Ansage von der Mensa-Leiterin? Das wurde so unter der Hand geregelt. Ich glaube, es wurde unter der Hand geregelt. Und wo haben dann... Nur wenn jetzt die Leute irgendwie unfreundlich gefragt haben, dann sind das irgendwelche Deppen so waren. Es gab schon auch mal, dass da unfreundliche Leute waren. Ja. Und die deutschen Studenten sind nicht immer nur freundlich, das müsst ihr wissen. Okay. Das weiß ich, ja. Und, ja. Kam da auch mal jemand, hat sein Essen zurückgebracht? Nee, aber es gab schon ein, zwei Mal, wo wir angeschrien wurden. Angeschrien? Ja, ganz komisch. Bei der Ausgabe. Ja, weil man darf ja nicht zwei Teller oder so anfassen. Das ist ja unhygienisch. Das habe ich ja bei der Hygieneschulung vom Gesundheitsamt gelernt. Ja. Und dann hat halt jemand zwei Teller angefasst, habe ich gesagt, hey, du darfst nicht zwei Teller anfassen mit deinen Wichsgriffen. Und dann war der halt sauer. Okay. Wenn das so gesagt hat, stimmt. Also ich hätte es, glaube ich, dann lustig gefunden. Okay. Das kann ich wohl verstehen. Das geht halt nicht. Und haben dann, jetzt sagen wir mal, die professionellen Mensa-Mitarbeiterinnen, ne? Die, wo da fest angestellt sind. Ja. Gucken die einen dann komisch an, wenn man mehr drauf macht, wenn man gefragt hat? Oder ist das... Das weiß ich gar nicht mehr. Das war auch schon ewig her. Du hast sowieso einen super Draht gehabt zu deinen Kollegen. Ja, ich fand die alle, das war ein sehr nicer. Hast du heute wieder welche getroffen eigentlich? Ja, aber... Frau Braun oder so. Nee, aber niemand hat mich mehr erkannt. Ah, echt? Ja. So großmisch wurde. Ja, groß bin ich. Niemand hat mich mehr erkannt. Okay, das heißt, die aber ich habe jetzt auch nicht so lange da gearbeitet. Und wie lange denn eigentlich? Ich glaube, ein Semester und ein bisschen noch in den Semesterferien. Ah, okay. Ich kann mich so dran erinnern, dass wenn man da die Treppe hochkam, oh, der Conny steht da, der Conny gibt mir mein Essen, geil. Ja, euch habe ich ja automatisch halt immer mehr drauf gemacht. War das so? Ja, habe ich gar nicht gemerkt. Safe. Das hast du halt vergessen. Das habe ich vergessen, ja. Ja, krass. Und okay, dann zur Erfahrung, zu diesem Band. Band. Band. Ach so, Tagesklassenband. Ja. Das ist ja quasi, da fühlt man sich ja wie beim Daimler, oder? Wie beim Daimler. Ja, ja, wie beim Daimler, ja. So ein bisschen. Ja. Das Band darf nicht stehen. Also. Das darf, ja gut, das steht ja manchmal automatisch und hat zu viele Teller da drauf sind. Aber es ist ja schon ein bisschen wie beim Daimler, glaube ich. Und du hast aber noch vor den Bowl-Zeiten da gearbeitet. Ja. Weil die Bowl ist ja mittlerweile so ein Sammelsurium, du kennst das gar nicht. Was ist die Bowl? Die Bowl. Es gibt so Bowls, weißt du, wo so ganz viele verschiedene Sachen drauf. Hat so neuartiges Hipster. Ja, genau. Da gibt es jetzt auch in der Mensa, wo halt so, keine Ahnung, so fancy Sachen drin sind. Bulgur, Zitronenbulgur und... Ja, und wo ist das? Das ist an dem Tagesessen. Genau. Das ist häufig am Tagesessen. Da müssen ja 20 verschiedene Sachen rein. Die müssen da ja richtig ackern wahrscheinlich. Ah. Hand in Hand muss da gearbeitet. Nee, bei mir gab es halt immer so normale Sachen. Kartoffelgratin oder so. Das gab es häufig am Tagesessen. Und du hast dann quasi in der Schlange hast du eine Zutat, die du drauf machst. Oder wie läuft das? Genau. Jeder hat immer eine Zutat. Okay. Hattest du mal das Petersilienpesto? Ja, das gibt es auch. Die Leute, die Pesto dann drauf oder die Soße drauf machen, ja. Genau. Okay. Also es ist halt immer ganz gut, wenn man dann frühzeitig kommt zur Arbeit. Ja. Und dann kann man sich manchmal noch aussuchen, wo man hin. Ja. Wobei man auch manchmal auch zugeteilt wird. Okay. Oh, okay. Und was gibt man gern aus, was gibt man nicht so gern aus? Was gibt man schneller Teller, also, oder? Macht schneller man, Teller ist so. Und ich war nie beim schnellen Teller. Okay. Ja, da können nur die ganz großen Profis, glaube ich, hin. Nee, was halt wirklich. Da was hat geklaut, wirklich. Da wird Brot geklaut. Brot geklaut, ja. Wenn man an was Kaltem ist, ist, glaube ich, ganz cool. Gerade im Sommer, ich habe im Sommer gearbeitet. Ah, okay. Wenn man dann irgendwas Kaltem ist, wie zum Beispiel ein Pesto oder so, dann ist es natürlich angenehmer, wenn man irgendwie an so einem Gulaschtopf ist. Oder so. Apropos Gulaschtopf. Du hast vorher gesagt, du hast an einer Gulaschkanone gearbeitet. Ist das eigentlich so ein Mensa-Mitarbeiter-Slang? Was jetzt? Gulaschkanone? Oder ist das deine Wortwahl jetzt? Weil es nee, das ist doch, ein offizieller, anerkannter Begriff, oder? Ja, aber ich meine... Das gibt es vielleicht sogar im Duden. Ja, das stimmt im Duden, aber Essen 1 und 2 ist jetzt nicht offiziell die Gulaschkanone. Nee, ach so, du meinst... Gab es so Mitarbeiter-Slang für bestimmte Sachen? So. Nee, hey, du gehst jetzt zur, keine Ahnung, zur Grützerutsche oder Milchreis oder so. Nein. Ich habe jetzt noch zu lange habe ich ja nicht gearbeitet, deswegen konnte ich jetzt noch keinen Mensa-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen-Slang. Das heißt, du bist noch nicht so weit in das soziale Gefühl gefunden, dass du da viel mitbekommen hättest. Nein, leider nicht. Wird auch mal über dich zu deinem Land gelästert oder so zum Beispiel. Stimmt. Ja, ich habe halt immer häufig über die gelästert. Na gut, kann ich verstehen. Und dann haben die nur wissend genickt oder. So. Ja, genau. Klar. Das war dann das während der Arbeit oder war das dann, wenn dieses berühmte Mensa-mitarbeitende Essen selber losgeht? Das war auch während der Arbeit. Ja, weil ich finde es immer so spannend, wenn die Studierenden, muss ich sagen, fertig gegessen haben, dann wird ja in der Küche gegessen. Also die Küche ist dann. Nicht in der Küche. Das ist richtig, ja. Aber die essen dann ja alles Mögliche. Da ist ja dann was von Essen 1, was von Essen 2 dabei. Ein paar Pommes noch dazu. Ja, richtig. Danach habe ich erstmal einen richtig, Schlaf machen müssen. Richtig bunt. Ja. Das ist doch geil, oder? Ja, man konnte sich auch so viel drauf machen, wie halt da war und so. Boah. Weil das ist mein Traum. Und ich habe dann auch fast auch gar kein Abendessen mehr gebraucht. So. Echt? Ja, das ist halt mein Traum, auch mal so zu essen. Ja, also das konnte ich immer mit einem riesen Essen Teller liegt dort in Frankreich. Ja, genau. Mit meiner Mütze und mit einem riesen Teller bin ich schon mal rausgekommen. Stimmt, auch noch stolz die Mütze auch nach der Arbeitszeit noch getragen. Richtig. Ja. Man identifiziert sich ja auch mit seinem Arbeit. Klar, vor allem wenn es die Mensa ist. So also, legendärer Job eigentlich. Also. Hast du da auch Rabatt gekriegt dann? Hast du so Mitarbeitenden-Rabatt, dass du sagst, okay, also, ich arbeite hier jetzt gar nicht ins Bistro und zahle nur 50 Cent pro 100 Gramm? Also wenn ich jetzt nicht Arbeitstagen, also ich habe 2 oder 3 Mal die Woche gearbeitet, also nicht Arbeitstagen hat man ganz normal, also keinen Rabatt. Und aber halt bei diesem Mitarbeiteressen war halt alles umsonst. Also. Da hat man sich dann dementsprechend für den Rest der Woche voll gefressen. Richtig. Vielleicht habe ich auch zugenommen in der Zeit, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ja. Das wäre auch was zum Tuppern, ne? Also das reicht wahrscheinlich ein bisschen. Das wäre 3. Da muss man vielleicht... Was? Ja, quasi eine Tupper dann mitnehmen für nach die Schicht. Ja, mit so krass Schwäbisch war ich jetzt auch. Ja, gut. So krass Schwäbisch war ich ja gut, aber was passiert mit dem Essen, wenn da so eine, keine Ahnung, Gitterkartoffel in so einer Wanne noch irgendwie die halbe Wanne voll ist, was passiert da mit denen? Wenn danach meinst du? Ja, dann ist doch besser, du nimmst die mit. Ja, aber ich glaube halt, so zum Beispiel so Gitterkartoffeln ist jetzt nicht so... Also das kann man, glaube ich, schon noch vielleicht irgendwie einfrieren oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, das ist schon nee, aber ich kann es nicht sagen, Aber es kann auch sein, dass die es wegschmeißen, weil die hygienischen Standards in der Mensa sind schon sehr hoch. Also, keine Ahnung. Das freut einen zu hören. Ja, ja, wahrscheinlich höher als bei jedem Restaurant. Denke ich auch, auf jeden Fall. Ja. Und man weiß ja auch, in der Küche herrscht da immer so ein bisschen strenger Ton. Zumindest denkt man das immer so, wenn man so Dokus anguckt oder sowas. Dann wird auch gerne mal rumgeschrien. Wie ist denn in der Mensa-Küche? Ja, also schon halt ein, ja, schon ein rau, aber schon auch ein ganz normaler Ton. Aber es ist ja rauer, jetzt, oder? Ja, jetzt nicht so ein Ton vielleicht wie jetzt im Soziologie-Seminar oder so. Oder keine Ahnung was. Oh mal die Klischees, wie, ne? Aber es ist jetzt schon auch... Man versteht sich schon so. Okay. Und es ist nicht so, dass irgendjemand hinterhältig ist oder so. Okay. Also was ich jetzt mitbekommen habe. Okay, aber es gibt halt eher klare Ansagen als flauschige Worte. Ja klar, man braucht halt auch manchmal eine klare Ansage. Ja. Wenn da tausende Studenten kommen, muss auch jemand sagen, wo es lang geht. Live-Lessons heute gelernt werden. Ist ja auch nicht lang Zeit. Das Zeitfenster von 11:30 bis 14 Uhr und da müssen ganz schön viele Essen raus. Das ist korrekt. Muss halt schnell geschafft werden. Aber vielleicht weißt du das dann, wann fangen die Mensa-Mitarbeiter eigentlich an zu arbeiten? Relativ früh. Also, wann fangen die an zu kochen? Also morgens? Relativ früh morgens. Also ich denke mal so 7. Nee, früher als 7, würde ich sagen. Früher als 7? Ja. Obwohl es riecht schon immer sehr früh nach Essen, wenn man an der Mensa vorbeifährt. Bist du schon um 6 in der Mensa vorbeigefahren? Um 6 vielleicht nicht, aber um 8 oder so? Ja, ja, das ist ich würde auch fast sagen, die fangen um 6 her. Oder wenn die um 6 anfangen, riecht es ja noch nicht nach Essen. Da fangen die erstmal an, hier die Mayamise en place, oder? Ja. Das ist ja eine noble Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Mise en place machen. Riecht mal ernst. Ja, jedenfalls, doch, ich habe schon oft gedacht, sag mal, also es sind ja noch 3 Stunden, bis Essen gibt, also es riecht aber schon nach Essen. Ja, ja. Also ist auch klar. Ja, ich meine, mal 2000 Essen oder wie viele da rausgehen pro Tag? 2.000 bis 3.000, weißt du, glaube ich. Hast du da Zahlen? Nee, ich glaube, ich habe 2.000 bis 3.000 im Kopf, wo ich das letzte Mal irgendwo gelesen habe. Stimmt, ja. Also sowas also, in der Art. Wahrscheinlich jetzt noch mehr, weil halt die UB noch neben dran ist, oder? Ja, das stimmt, ja. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass da dann eine ziemliche Veränderung stattgefunden hat. Seit die UB da ist? Ja, auf jeden Fall. Also das wäre mal interessant zu wissen. Hat doch auf jeden Fall. Ja, da wurden die Schlangen schon länger, glaube ich. Auf jeden Fall. Also ich war dann früher war ich schockiert, wenn es rausgereicht hat aus der Mensa. Und jetzt reicht noch ums Eck. Ja, und heute ist man froh, wenn es noch rausreicht. Und denkt, oh Gott sei Dank, es geht nicht ums Eck. Ja, das stimmt. Also es war auf jeden Fall in dieser Phase. Als das ich war ja auch schon in anderen Mensen dieser Republik und in keiner war halt die Anstehschlange so lang wie... In Freiburg, würde ich sagen. Aha. Okay. Aber ich das spricht für die Mensa. Oder halt für die Organisation ist nicht ganz. Seit du halt nicht mehr an der Gulaschkanone bist, geht gar nichts vor. Da muss schneller ausgeschupft werden. Ja. Zack, zack. Was hat dich denn in deinem Job da so am meisten genervt? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da kommt nicht viel. Nee. Warum hast du dann gekündigt? Oder wurdest du gekündigt? Nein. Ich habe es halt einfach nicht verlängert, würde ich sagen. Okay, sie sind so ausgeblätschert. Weiß, ja, dann hat man halt... Hat man andere Sachen zu tun. Ja. Okay. Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Weil ich habe voll oft diese Schilder, die auf der Theke oben drauf stehen, so rotes Papier, da steht da, suche eine Brötchenbelegerin. Und jetzt die Frage, das ich suche manchmal, hast du auch mal Brötchen belegt? Nein. Das Schild habe ich auch noch nicht gesehen. Nicht? Nee. Aber wo gibt's denn da Brötchen? Ah, das ist doch bestimmt die Frage. Ich glaube, Kaffee Europa. Ja, bestimmt. Fürs Europa, die Laugenstangen. Die werden da belegt. Glaube ich schon, ja. Ich dachte, das wäre auch so ein Job, den man als Mitarbeiterin übernimmt. Also ich war wirklich immer nur von 11.30 Uhr bis 14 Uhr an der Ausgabe. An der Gulaschkanone. Okay. Ein gutes Schlusswort. Gut. Ist das Schlusswort schon? Also hast du noch, wenn du... Ich hab nichts, nee, aber ich dachte, ja, ist so schön. Wir plaudern so nett. Du hast schon alle deine Fragen abgearbeitet. Ja gut. Ah, ihr habt euch richtig krass vorbereitet. Ja, wir sind immer so ein großer Gast kommt. Ich habe mein Studium schon geschmissen. Das ist jetzt Hauptberuflich. Wenn jemand Werbung schaltet. Ja, meine Eltern wissen noch nichts davon. Ah. Egal, das kriegen wir hin. Muss ich dir noch beibringen. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns schon wieder. Lasst euch schmecken nächste Woche, so gut es irgendwie geht. Es geht auch wieder auf. Genau, es kommen bessere Zeiten. Lasst euch nicht runterkriegen. Haltet durch. Macht's gut. Bis dann. Servus. Ciao.